Mein Führer, ich melde 52.000 Arbeitsmänner zum Appell angetreten. Heil, Arbeitsmänner! Heil, mein Führer! Warten! Über! Warten! Kamerad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Bayern. Und du? Vom Kaiserstuhl. Und du? Aus Pommern. Und aus Königsberg. Aus Schlesien. Von der Waterkant. Vom Schwarzwald. Aus Dresden. Von der Donau. Vom Rhein. Und von der Saar. Ein Volk, ein Führer, ein Reich, Deutschland! Heute gemeinsam am Werk. Im Ruhr. Und wir im Bruch. Im Bruch. Und wir im Sand. Im Sand. Wir deichen die Nordsee. Schluss, lange Hand. Wir pflanzen Bäume, rauschende Wälder. Wir bauen Straßen von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Wir schaffen dem Bauern neuen Acker. Wälder und Wälder, Acker und Brot für Deutschland. Standen nicht im Schützengraben und nicht im Trommelfeuer der Granaten und sind trotzdem Soldaten mit unseren Hämmern, Äxten, Schaufeln, Hacken, Spaten. Wir sind des Reiches junge Mannschaft wie einst bei Langemark. Bei Tannenberg. Bauwärter! An der Stürme! An der Düne! In Flandern! Im Westen! Im Osten! Im Süd! Zu Lande! Zu Wasser! In den Wolken! Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen! Ihr seid nicht tot! Ihr lebt in Deutschland! Wir danken Ihnen, dass der Arbeitsdienst heute zum ersten Male vor Ihre prüfenden Augen treten und zeigen kann, was aus ihm im Laufe des letzten Jahres geworden ist. Zur Zeit des letzten Parteitages, vor einem Jahre, standen wir noch mitten im Kampf mit den chaotischen Zuständen, die das überwundene System uns auch auf dem Gebiete des Arbeitsdienstes hinterlassen hatte. Der deutsche Arbeitsdienst war damals noch völlig uneinheitlich in Führung, Geist und Form. Beim letzten Parteitag war ich persönlich noch der einzige offizielle Vertreter des Nationalsozialistischen Arbeitsdienstes und trug damals allein die erdbraune Tracht des Arbeitsdienstmannes. Heute stehen hier als sichtbares Zeichen der Entwicklung 52.000 Arbeitsmänner in dieser Einheitstracht aufmarschiert. Und einheitlich wie die Tracht ist heute Führung, Form und Geist im deutschen Arbeitsdienst. Es gibt nur mehr einen, den nationalsozialistischen Arbeitsdienst. So wie hier die 50.000 auf diesem Platze, so stehen in dieser gleichen Stunde im ganzen Deutschen Reich in mehr als 1.000 Arbeitslagern 180.000 Arbeitsmänner zum Appell angetreten, um mit uns diese Feierstunde des Arbeitsdienstes gemeinsam zu verleben. Die alle tragen die gleiche Tracht, stehen in der gleichen festen Ordnung und sind beseelt vom gleichen Geiste. In hartem Ringen gegen Anfeindungen, Schwierigkeiten und Hindernisse aller Art hat der nationalsozialistische Arbeitsdienst in verflossenen Jahren seine Lebenskraft und damit sein Lebensrecht bewiesen. Die Worte hoher Anerkennung, die Sie, mein Führer, bei der Besichtigung am 29. Juni dieses Jahres unseren Leistungen gezollt haben, haben uns tief beglückt. Das, was der 30. Januar 1933 für die gesamte nationalsozialistische Bewegung bedeutete, das war dieser 29. Juni 1934 für den nationalsozialistischen Arbeitsdienst. Diese Anerkennung, mein Führer, ist uns ein Ansporn, mit derselben zähen Beharrlichkeit wie bisher weiterzuarbeiten, um die hohen Aufgaben zu erfüllen, die Sie dem Arbeitsdienst gewiesen haben. Der Arbeitsdienst ist ja wie kaum eine andere Einrichtung sichtbarer Ausdruck Ihres staatsmännischen Wollens, nämlich durch Arbeit in Frieden und Ehren unserem deutschen Volk bessere Lebensverhältnisse zu verschaffen. Wir bearbeiten deshalb im deutschen Arbeitsdienst den deutschen Boden, um ihm all das abzuringen, was unser deutsches Volk braucht, um seine wirtschaftliche Selbstständigkeit und Freiheit wahren zu können. Wir bearbeiten den jungen deutschen Menschen im Geiste der nationalsozialistischen Weltanschauung und helfen somit, unser Volk zu erneuern aus dem ewig sprudelnden Quell deutschen Geistes und deutscher Kraft. Wir freuen uns der Erfolge, die wir im verflossenen Jahre in beiden Richtungen erzielt haben. Wir schöpfen aus dieser Freude die Kraft zum weiteren Arbeiten und weiteren Ringen. Niemals aber sollen uns Erfolge selbst überheblich oder selbst zufrieden machen. Wir wollen fleißig und bescheiden bleiben und stets nur als dienendes Glied des Ganzen betrachten, kameradschaftlich verbunden mit den übrigen Gliederungen der Nationalsozialistischen Partei und den Einrichtungen des nationalsozialistischen Staates. Dienst am Volk

Der Tag des Reichsarbeitsdienstes auf dem Parteitag 1935 ist angebrochen. Die Arbeitsmänner stürzen aus den langen Zelten. In fieberhafter Eile gehen heute Morgenwäsche und Kaffeefassen vor sich. Ein Kamerad prüft die Uniform des anderen, ob alles vorschriftsmäßig und sauber ist. Das letzte Faserchen Stroh vom Zeltlager wird abgezupft. Und nun ist die Stunde des Abmarsches da. Der Reichsarbeitsdienst marschiert durch die Straßen Nürnbergs zur Zeppelinwiese zum Appell vor dem Führer. Und jetzt, um 10 Uhr vormittags, stehen die gewaltigen Marschblocks des Reichsarbeitsdienstes auf der Zeppelinwiese rund um das riesige Mahnmal mit dem übermannshohen Symbol des Arbeitsdienstes Spaten und Ähre angetreten. Kommandos hallen über das Feld. Reichsarbeitsführer Hirl wird dem Führer melden. Reichsarbeitsdienst! Gehen! Fallen! Auf! Warten! Auf! Auf! Auf! Der Führer verlässt seinen Standort und begibt sich über die Marschstraße hinauf zur Tribüne. Von jenseits des Feldes rücken bereits die Fahnen des Arbeitsdienstes heran zum Einmarsch auf den Pfingstplatz um das Mahnmal. Grüßet die Fahnen, grüßet die Zeichen, grüßet den Führer, der sie schuf. Grüßet die Fahnen, grüßet die Zeichen, grüßet den Führer, der sie schuf. Grüßet alle, grüßet die Zeichen, grüßet den Führer, dieser Zeit. Grüßet wir siegen, auf wir zeigen.

meine Arbeitsmänner. Als wir in Deutschland das Gesetz des Nationalsozialismus proklamierten, war uns klar, dass man nicht auf dem Weg toter Anordnungen oder reiner Proklamationen einen gegebenen Zustand würde beseitigen und einen neuen schaffen können. Wir wussten, dass ein wahrhafter Sozialismus nicht entstehen kann auf dem Wege einer gesetzlichen Änderung des Firmenschildes eines Staates, einer Änderung der Bezeichnung einer Staatsform oder auch einer Gesellschaftsordnung. Der Mensch ist es, der diesen Formen den inneren Gehalt gibt und damit ihr inneres Wesen wirklich bestimmt. Wir wollten nicht eine Gemeinschaft nur theoretisch beseitigen, keine Klasse überwinden, um eine andere in ihre Stelle zu setzen, sondern wir wollten als Nationalsozialisten unser Volk zu einer neuen Gemeinschaftsauffassung erziehen. Dieser Arbeit dienen alle die Maßnahmen, die wir seitdem getroffen haben. Und die, wer will das bestreiten? Nicht das äußere Antlitz, sondern das innere Wesen unseres Volkes zu ändern, die Begriffe sind. Das, was sie hier in einem kleinen Ausschnitt ergibt und das uns die Herzen so übervoll werden lässt, das ist die Fanfare eines neuen Deutschlands, das sie hier ankündigt. Ein neues Volk wird geboren. Freilich, das braucht länger, benötigt mehr Zeit als die Verwandlung eines Firmenschildes einer Nation. Allein aus dem allein heraus kann eine wirkliche bessere Gemeinschaft erwachsen. Als wir die Macht in Deutschland übernommen hatten und nun zum ersten Mal unsere Absicht bekundeten, einen Reichsarbeitsdienst zu gründen, da glaubten viele der oberflächlichen Kenner unserer Bewegung, dass wir damit nur die eine Zielsetzung vornehmen wollten, unser damals arbeitsloses Volk, unsere herumstreunende Jugend von den Landstraßen wegzunehmen, um sie in Zwangslager zu stecken. Wir wissen, dass es sicher besser ist, wenn die deutsche Jugend statt sinn- und zwecklos herumzustreunen, für die Gemeinschaft eine gemeinsame Arbeit leistet. Allein nicht in dem Sinn, dass wir Erwerbslose damit beseitigen wollen, das heißt vom Glück Verlassene. Uns stand ein höheres Ziel vor Auge. Wir wollten eine hohe Schule nationalsozialistischer Erziehung gründen. Wir wissen, dass eine wahre Volksgemeinschaft nicht entstehen kann, wenn nicht gewisse Vorurteile allmählich, aber sicher aus unserem Volk entfernt werden. Und ohne dass wir von heute auf morgen vielleicht uns des Wandels bewusst zu werden vermögen, ist doch dieser Wandel gekommen. Was für unzählige unserer sogenannten gebildeten Schichten früher als etwas Schweizwertiges erschien, ist heute aufgewertet worden. Der Spaten ist ein Symbol einer neuen Gemeinschaft geworden. Indem Generation um Generation gezwungen ist, diesen Spaten zu tragen, indem jeder Deutsche verpflichtet ist, ihn auf seine Schulter zu nehmen, ohne Ansehen seiner Person oder seiner Herkunft, werden sich allmählich diese Generationen und diese Deutschen vor dem Spaten verbeugen. Sie werden ermessen, welch großer Wert in dieser Gemeinschaftserziehung durch eine Gemeinschaftsarbeit liegt. Und sie werden alle zurückdenken mit einer inneren Bewegung an die Zeit, in der sie als junge Männer unseres Volkes alle gemeinsam denselben Dienst taten, alle ein Kleid besaßen, alle eine Arbeitswaffe ihr eigen nannten. Sie werden sich zurückbesinnen, aber auch an die große Kameradschaft, die daraus wächst. Es wird ihnen das Kleine oder das Nebensächliche oder auch das Schwere aus dem Gedächtnis entschwinden und bleiben wird die große Rückerinnerung an die Zeit einer stolzen gemeinsamen Leistung für unsere Volksgemeinschaft. Wenn ich euch so sehe, dann wird es mir schwer zu sprechen. Uns allen geht das Herz über vor Freude über euch. Ihr wisst gar nicht, wie das deutsche Volk euch lieb gewonnen hat. In wenigen Jahren seid ihr zu einem Teil unseres nationalen Lebens gewesen, den wir uns gar nicht mehr wegdenken können. In der großen Erziehungsarbeit unseres Volkes, über unsere Jugend, über die Parteiorganisationen, über SA, SS und so weiter, seid ihr nun ein weiterer Bestandteil geworden und bildet die Brücke zum Abschluss dieser Ausbildung des jungen Mannes im Heer. Und ihr werdet es selbst empfinden. Es ist schöner, das, was wir in Deutschland geschaffen haben, als das, was in den Ländern derer, die uns fortgesetzt und kritisieren, heute besteht. Hier ist die Ordnung. Hier ist die Kameradschaft und hier ist vor allem der Glaube an eine bessere Menschheit und damit an eine bessere Zukunft. Welch ein Unterschied in einem anderen Land, in dem der Marxismus die Macht zu erringen versucht, da brennen die Städte. Da sinken die Dörfer in Schutt und Trümmer zusammen. Da kennt einer den anderen nicht mehr. Klasse kämpft gegen Klasse, Stand gegen Stand. Bruder versteht nicht mehr den Bruder. Wir haben einen anderen Weg gewählt. Statt euch zu zerreißen, hab ich euch zusammengefügt. Und so steht ihr heute vor uns als nicht nur ein eigener starker Glaubensträger für die Zukunft unseres Volkes, sondern auch als ein Träger unseres Glaubens. Wir glauben an euch, wir glauben in euch, an unsere deutsche männliche und weibliche Jugend. Und wir halten damit zurück, erst recht wieder den Glauben an unser Volk, dessen schönster Bestandteil ihr mit seid. Wir werden weiter marschieren. Mit dem Bau der Reichsautobahnen ist an 51 Stellen im Reich begonnen. Obwohl die Arbeit noch in den Anfängen steckt, sind heute schon 52.000 Mann auf den Baustellen und weitere 100.000 Mann in den Lieferwerken, bei der Baustoffindustrie, bei den Brückenbauanstalten oder sonst durch das erst beginnende Werk beschäftigt. Wohin wir blicken, überall wird gebaut, überall werden Werte verbessert und Werte neu geschaffen, überall herrscht seit einem Jahr reges Leben und wird auch in Zukunft reges Leben. Zusammengedrängt auf überaus engem und gefährdetem Raum in der Mitte Europas. Auf einem Gebiet, das etwa nur ein Siebtel mal größer ist als Kalifornien, leben beinahe 12-mal so viele Menschen. Der bisher nicht völlig genutzte und ausgenutzte Boden liefert nicht genug Nahrung. Ein Teil der notwendigsten Rohstoffe fehlt gänzlich. Das Schicksal hat uns diesen Lebensraum zugewiesen und uns damit die Pflicht auferlegt, seinen Mangel mit aller Anstrengung auszugleichen. Wir tun dies nicht dadurch, dass wir einen Teil unseres Volkes im Elend verkommen lassen oder gar versuchen, anderen Völkern etwas von ihrem Reichtum wegzunehmen. Wir tun es, indem wir diesen Mangel durch unsere Arbeitsleistung überwinden. Der Nationalsozialismus macht es jedem Deutschen zur sittlichen Pflicht, mit seiner Arbeitskraft nicht nur den Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu sichern, sondern darüber hinaus zur Sicherung und Erhaltung des Lebens unseres Volkes beizutragen. Wie bei allen sittlichen Anforderungen ist doch die Erfüllung dieser sittlichen Pflicht nicht leicht. Sie kann nicht durch das Anhören von Vorträgen oder durch das Lesen von Büchern innerlich angeeignet werden. Sie will erlebt, erfahren und geübt sein. Ihre getreue Erfüllung setzt vor allem voraus, dass der Einzelne sich die richtige Auffassung vom Wesen und Wert der Arbeit angeeignet hat. Im Mittelpunkt des Lebens des Reichsarbeitsdienstes steht die tägliche, uneigennützige Arbeit mit Spaten, Schaufel und Hacke. Sie ist es, die den Reichsarbeitsdienst von allen Erziehungseinrichtungen des Staates und der Partei unterscheidet und sein eigenständiges, durch keine sonstige Organisation erfüllbares Aufgabengebiet bestimmt und abgrenzt. Sie vor allem ist das Mittel, den Arbeitsmann die nationalsozialistische Einstellung zur Arbeit kennenlernen, verstehen und sich aneignen zu lassen. Aus dem Reichsarbeitsdienst soll er diese Einstellung mit in sein alltägliches Berufs- und Arbeitsleben nehmen, hier sie anwenden und von ihr sich bestimmen lassen. Jeder Arbeitsmann lernt zunächst, die ihm gestellte Arbeitsaufgabe gut zu erfüllen. Er muss seine ganze Kraft daran setzen und allen Fleiß aufwenden. Er muss seine Arbeit ganz ernst nehmen. Die tägliche körperliche Arbeit kräftigt ihn. Das Tätigsein in frischer Luft macht ihn gesund und abgehärtet. Die neben der Arbeit einhergehende Leibeserziehung, die regelmäßig im Frühsport und in besonders dafür angesetzten Dienststunden angesetzt wird, lockert den durch die Arbeit einseitig angespannten Körper und macht ihn allseitig kräftig und gewandt. In den exerziermäßigen Ordnungsübungen, die ebenfalls mit der Arbeit in Wechselwirkung stehen, lernt der Arbeitsmann die willensmäßige Beherrschung seines Körpers. Zugleich mit dieser körperlichen Ertüchtigung durch Arbeit, Leibeserziehung und Ordnungsübungen wird die Erziehung zur Manneszucht bewirkt. Niemals darf sich der Arbeitsmann gehen lassen. Er darf nicht lässig und triebhaft sein. Es wird von ihm verlangt, dass er sich stets in der Gewalt hat, dass er Befehle sofort widerspruchslos und sorgfältig ausführt. Tagtäglich wird seine Manneszucht auf die Probe gestellt. Die Arbeit im Reichsarbeitsdienst gilt nur und ausschließlich der Sicherung und Erhaltung unseres Volkes und dem Auf- und Ausbau unseres Reiches. Der Arbeitsmann hat uneigennützig bei der Erfüllung dieser Aufgabe mitzuhelfen. Diese Forderung macht ihm bewusst, dass jeder Einzelne für sein Volk arbeiten muss. Sie zeigt ihm mit ganzem Ernst, dass die Daseinsbehauptung unseres Volkes vor allem auf Arbeit beruht. Durch Erfüllung dieser Forderung lernt der Arbeitsmann, mit seiner Arbeitskraft ohne Hinblick auf eigenen wirtschaftlichen Nutzen seinem Volk zu dienen. Die von ihm verlangte Art der Erfüllung erzieht ihn dazu, durch Entschiedenheit des Arbeitseinsatzes, Straffheit der Arbeitshaltung, Mut und Tapferkeit in der Arbeitsgefahr, Kameradschaftlichkeit in der Arbeitshilfe, Unterordnung des Arbeitswillens unter die Arbeitsführung, Kämpfertum in der Wahrung der Arbeitsehre, auch als Arbeiter, Soldat zu sein. Für die Erfüllung der an ihn gestellten Anforderungen wird der Arbeitsmann nicht bezahlt. Als Lohn in einem höheren Sinn gilt der Stolz und die Ehre, die Tracht des Reichsarbeitsdienstes tragen und an seinem Aufbauwerk mitarbeiten zu dürfen. Und wenn der Arbeitsmann den Reichsarbeitsdienst verlässt, soll es ebenso sein Stolz und seine Ehre sein, in seinem alltäglichen Berufs- und Arbeitsleben seinem Volk zu dienen und durch sein Vorbild die nationalsozialistische Auffassung vom Wesen und Wert der Arbeit zu verkörpern. So klar und eindeutig wie die Erziehungsaufgabe des Reichsarbeitsdienstes ist auch sein Aufbau. Der Reichsarbeitsführer übt die oberste Befehlsgewalt aus. Er bestimmt die Organisation, regelt den Arbeitseinsatz und leitet Ausbildung und Erziehung. Zugleich ist ihm die Leitung und Bearbeitung aller Angelegenheiten des Reichsarbeitsdienstes in den Geschäftsbereich des Reichsministeriums des Innern übertragen. Im Reichskabinett hat er Sitz und Stimme. In der Erledigung der laufenden Dienstgeschäfte und in der Besichtigung der Außendienststellen wird er von 5 Inspekteuren unterstützt. Unter dem Reichsarbeitsführer arbeitet als oberste Dienststelle die Reichsleitung des Arbeitsdienstes mit dem Sitz in Berlin-Grunewald. Der Dienstbetrieb im Reichsarbeitsdienst ist von gleicher folgerichtiger und wirkungsvoller Planmäßigkeit wie Organisation und Aufbau. Der Wochenplan umfasst insgesamt 76 Dienststunden. Die Arbeit an der Baustelle nimmt mit 35 Stunden fast die Hälfte ein. Im Übrigen sind vorgesehen 8,5 Wochenstunden für körperlich-charakterliche Ertüchtigung durch Leibeserziehung und Ordnungsübungen, 4,5 Wochenstunden für charakterlich-geistige Erziehung durch staatspolitischen und sonstigen Unterricht, 3,75 Wochenstunden für Reinigung und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung und für Appelle, 3,75 Wochenstunden für mittagliche Bettruhe zwischen Baustellenarbeit und sonstigem Dienst. Die restlichen 20,5 Wochenstunden sind mit den weiteren Dienstverrichtungen wie Waschen, Stubenreinigen, Mahlzeiten usw. ausgefüllt. Der Dienstbetrieb hat nach der Anweisung des Reichsarbeitsführers, Reichsleiter Sirl, stets als Endziel des Arbeitsdienstes im Auge, die Erziehung und Ausbildung unserer Jugend zu volksbewussten, nationalsozialistisch denkenden und empfindenden Deutschen, die bereit sind, unter Einsatz ihrer ganzen Person unserem Volk als Arbeiter und Kämpfer zu dienen. Oberst am Himmel.